SWR 2 Jazz Time. Disziplin und Freiheit. Einige Bemerkungen zum 80. Geburtstag des Pianisten McCoy Tyner. Und dazu begrüßt sie Mikrofon Harry Lachner. McCoy Tyners Version des Klassikers Bouncing with Bud aus dem Album Soliloquy von 1992. In diesen knapp 3 Minuten enthüllt Tyner gleich mehrere seiner Einflüsse. Das Spiel von Bud Powell, die Tradition des Stride-Pianos, ebenso wie die europäische Klassik, die hier anklingt. Der Saxophonist John Coltrane sagte einmal über den 1938 in Philadelphia geborenen Pianisten Alfred McCoy Tyner: Er kann nehmen, was er will, und etwas Wunderbares daraus machen. 5 Jahre lang war der Pianist in der Band von Coltrane der ideale Widerpart zum revolutionären Spiel des Saxophonisten. Seine Cluster, die flirrenden Klangflächen, boten Coltrane die Grundierung für seine technischen Höhenflüge und seine formalen Entgrenzungsbewegungen. Tyners harmonischer Reichtum, seine Nuanciertheit bei aller Kraft, die hinter dem Spiel steckte, die raffiniert gesetzte Polyphonie, die fast minimalistische, konzentrierte Wiederholung, all das wirkte geradezu orchestral. Thank you. Serenity aus John Coltranes First Meditations for Quartet. Mit John Coltrane Tenorsaxophon, McCoy Tyner Piano, Jimmy Garrison Bass und Alvin Jones Schlagzeug. Aufgenommen am 2. September 1965. Tyner, der erst im Alter von 13 Jahren Klavierunterricht hatte, trat bereits 4 Jahre später auf. John Coltrane erzählte, er kam zu einem Gastauftritt nach Philadelphia, wo ihn eine lokale Rhythmusgruppe begleitete, und McCoy Tyner saß am Piano. Der Saxophonist war so beeindruckt von ihm, dass er versprach, ihn zu engagieren, sobald er eine eigene Band gründen würde. 2 Jahre später, Tyner war damals Mitglied im Ensemble von Benny Golson und Art Farmer und hatte bereits Aufnahmen mit Curtis Fuller und Freddie Hubbard gemacht, kam der Anruf von Coltrane. Dem McCoy Tyner natürlich folgte. Er hatte nach seinen frühen Rhythm and Blues Lektionen mittlerweile die Spielmöglichkeiten des Bebop und das Repertoire der Standards verinnerlicht. Doch John Coltrane versprach mehr, nämlich die Erkundung bislang unbetretenen Gebietes. In diesem Quartett, das eine der wichtigsten Bands in der Geschichte des Jazz werden sollte, war Tyners Spiel mehr als nur eine Hintergrundfolie für Coltranes immer freier werdende Soli. Die Interaktion dieser 4 Ausnahmemusiker war bereits nach kurzer Zeit von solch harmonischer und rhythmischer Dichte und gelenkter Unberechenbarkeit, dass für Tyner bald ein Limit erreicht wurde. Nachdem Coltrane mit einem weiteren Saxophonisten arbeitete, auch einen zweiten Schlagzeuger hinzuzog, schien der Pianist keinen Platz mehr für sich selbst zu sehen. Kurz bevor er sich aus der Band verabschiedete, sagte er: Was John gerade macht, mag für ihn konstruktiv sein. Mit meinen Vorstellungen ist es nicht vereinbar. Ich kann kein Gefühl mehr für diese Art von Jazz entwickeln, und wenn ich nichts fühle, spiele ich nicht mehr. Auch während seines Engagements bei Coltrane hatte McCartney eigene Alben veröffentlicht, etwa Today and Tomorrow. die Dizzy Gillespie-Komposition A Night in Tunisia. Dieses Stück wurde mit Jimmy Garrison, Bass, und Tutti Heath, Schlagzeug, am 4. Juni 1963 eingespielt. McCoy Tyner besitzt das Geschick, aus der Jazz-Tradition zu schöpfen und diese Elemente auf wundersame Weise so zu verwandeln, dass seine musikalische Sprache eigenständig und unverwechselbar wird. Was Coltrane auch an ihm schätzte, war die völlige Abwesenheit der typischen Klischees, sei es in der Begleitung oder in den Soli. Tatsächlich hatte McCoy Tyner schon früh eine ganz eigene Sprache entwickelt, rhythmisch prägnant, unverkennbar und äußerst imaginativ in der unerwarteten Kombination der Harmonien und Cluster. Vielleicht wird das Außergewöhnliche seiner musikalischen Fantasie am deutlichsten, wenn er Klassiker interpretiert, wie beispielsweise Duke Ellingtons Caravan. McCoy Tyner gelingt es, selbst dieser scheinbar zu Tode gespielten Komposition ganz neue Aspekte abzugewinnen. Caravan mit McCoy Tyner Piano, Jimmy Garrison Bass, Elvin Jones Schlagzeug sowie Johnny Pacheco und Willie Rodriguez Perkussion. Elvin Jones blieb auch noch einige Zeit der Schlagzeuger, mit dem Tyner am liebsten arbeitete. So auch auf dem Album The Real McCoy. Ein Wortspiel, da umgangssprachlich The Real McCoy der wahre oder das wahre Ding bedeutet. Ein großer Anspruch also auf Selbstenthüllung, auf die Stärkung der eigenen ästhetischen Vorstellung. Mit Bassist Ron Carter und Saxophonist Joe Henderson gelang ihm bei der Session am 21. April 1967 eine seiner besten Aufnahmen. 2,5 Jahre hatte Tyner kein Album unter eigenem Namen veröffentlicht. Sein Mentor John Coltrane war auf dem Weg zur absoluten Expressivität, wobei er mit metrischen und harmonischen Regeln brach und seine Musik mit nie gehörter Intensität auflud. Er ging einen Weg, den Tyner nicht einschlagen wollte, trotz der markanten Insistenz seines eigenen Spiels. McCoy Tyner brauchte die kompositorische Form als eine Art Variable, die Spannung zwischen einem äußeren Gerüst und einem inneren Widerstand dagegen. Die Form sollte so weit wie möglich gedehnt werden. Sie bot die Begrenzungslinie, die mehr oder weniger punktuell überschritten werden konnte, um die eigenen ästhetischen Vorstellungen zu verwirklichen. We'll be right back. 4x5 aus dem Album The Real McCoy, aufgenommen wenige Monate vor dem Tod John Coltranes. Ein Thema, das entfernt an Thelonious Monk erinnert. In der Folge veröffentlichte McCoy Tyner Alben in fast immer unterschiedlicher Besetzung. Darunter waren die Schlagzeuger Freddie Waits, Billy Hart, Alphonse Mouzon oder Tony Williams. Unter den Saxophonisten waren es Andrew White, Azar Lawrence, George Adams, Farrah Sanders oder Jackie McLean. Für einige Alben zog er auch Sängerinnen hinzu. Zunächst 1970 Songaï Sandra Smith für zwei Stücke des Albums Asante. Das eher unterschätzte Werk machte deutlich, dass die Jazz-Tradition nicht der einzige Bezugspunkt in der Kunst des McCoy Tyner ist. Er hatte sich innerlich längst schon der Musik anderer Kulturen gegenüber geöffnet, der karibischen, indischen und asiatischen. Im Lauf seiner späteren Entwicklung werden einzelne Alben auf jeweils andere musikalische Traditionen verweisen. Asante wurde am 10. September 1970 aufgenommen, jedoch erst 4 Jahre später veröffentlicht. In der hymnischen Kraft des Titelstücks mag manches Anrufungsstück von John Coltrane aufscheinen. Aber diese Art der Hymnik war ja auch typisch für jene Zeit Anfang der 70er Jahre, jene Phase des sogenannten spirituellen Jazz, der ja auch eine sozialpolitische Bedeutung hatte. Thank you. Das Titelstück des Albums Asante mit Andrew White, Saxophon, McCoy Tyner Piano, Ted Dunbar Gitarre, Buster Williams Bass, Billy Hart Schlagzeug, Mtume Perkussion und Songguy Sandra Smith Gesang. The Real McCoy war Tyners erstes Album, das nach seinen Veröffentlichungen bei Impulse auf dem Label Blue Note Records erschien. Wie das Album Asante bereits andeutete, suchte Tyner einen Weg aus der klassischen Quartett- oder Quintett-Instrumentierung. Hier hatte er nicht nur zum ersten Mal mit Perkussionisten gearbeitet, sondern auch mit einem Gitarristen. Auf dem Album Extensions spielte Alice Coltrane Harfe. Auf Cosmos wurde ein Streichquartett integriert. Wie seine Big Band-Aufnahmen, so unterstreichen auch diese Alben, welch großen Wert McCoy Tyner auf die Textur seiner Stücke legte und dabei aber seine im Coltrane-Quartett erarbeitete und mittlerweile weiter perfektionierte eigene Sprache grundlegend nicht zu verändern. 1972, das Album Asante lag immer noch im Archiv von Blue Note, wechselte Tyner zur Firma Milestone, für die er im November jenen Jahres das Soloalbum Echoes of a Friend einspielte. Den Klangfarbenreichtum, den er auf dem Klavier kultivierte, übertrug er jetzt auf die Organisation verschiedener Ensembles. Etwa auf eine Big Band, wie auf dem Album Tender Moments, oder auf sein Nonet, auf dem Album Sama Layuka, schließlich auf ein Orchester bei Fly with the Wind. Thank you. Das impressionistische Beyond the Sun aus dem Album Fly with the Wind aus dem Jahr 1976. McCoy Tyner wird noch weitere Male mit Streichern zusammenarbeiten, etwa 1981 für das Album The Legend of the Hour, dessen Schwerpunkt er auf die afrokubanische Tradition legte. Nur ein Jahr später näherte er sich der damals gängigen Fusion an, mit dem Album Looking Out, an dem unter anderem der Bassist Stanley Clarke und der Gitarrist Carlos Santana mitwirkten. Insgesamt 10 Jahre blieb der Pianist bei Milestone und veröffentlichte dort an die 20 Alben. Die Firma, sagte er in einem Interview, hätte ihn unterstützt wie keine andere. Er nutzte diesen Freiraum, um so viele Facetten seiner künstlerischen Identität wie möglich auszuleben. In den folgenden Jahren stellte Tyner immer neue Ensembles zusammen. Dabei griff er nicht nur auf die Gefährten früherer Jahre zurück, sondern suchte immer wieder die Herausforderung durch junge Musiker. Nicht nur sein Stil blieb konstant, sondern auch die beständigen Rückgriffe auf Kompositionen von John Coltrane. Thank you. Naima, die Coltrane-Komposition, die McCoy Tyner immer wieder neu interpretieren wird. Hier in einer Aufnahme vom 27. Oktober 1991 beim Jazz Jamboree in Warschau. 1991 und 97 wird er jeweils ein ganzes Album fast ausschließlich mit Coltranes Kompositionen veröffentlichen. Remembering John und McCoy Tyner plays John Coltrane. Im Jahr 2006 realisierte der Pianist ein für ihn neues Konzept. An zwei Tagen nahm er das Album Guitars auf. Es dokumentierte die Begegnung mit vier Gitarristen, deren individuelle Vorstellungen teilweise sehr differieren. Mark Rebo, Bill Frisell, John Scofield, Derek Trucks sowie dem Banjo-Spieler Bela Fleck. Zusammen deckten sie ein Feld zwischen Folk, Rock, traditionellem Jazz-Ansatz und Avantgarde ab. Jeder suchte für sich einen anderen Weg, der Herausforderung durch einen solch vitalen Pianisten gerecht zu werden. Und das gelang nicht immer. Unter den eingespielten Stücken findet sich ein Jazz-Standard sowie Kompositionen der Beteiligten oder wie im Fall von Mark Rebo Duo-Improvisationen. McCoy Tyner und Mark Rebo, Improvisation 2. Und damit sind wir auch am Ende dieser Bemerkungen zum Pianisten McCoy Tyner, der am 11. Dezember seinen 80. Geburtstag feiern wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Harry Lachner. Thank you.